wenn ich das so sehe, was Sie hier veröffentlicht haben und machen, also mein hoppla, also wirklich toll, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, finde ich toll. Also wenn Sie das veröffentlichen, dürfen Sie, ja, weil es geht einfach nicht an, dass die bundesdeutsche Bevölkerung durch Politiker etc. pp. Betrogen wird und Staatsanwälte, Richter, das ist also lediglich Mittel zum Zweck für Politiker. Und wir wiederum werden als Mittel zum Zweck missbraucht von bundesdeutschen Politikern, ist es so. Das ist seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Es wurde also nicht irgendwie weiter ein Verfahren angestrengt oder eine Anklage. Man hat also eine Hausdurchsuchung bei Ihnen durchgeführt in der aus der Vermutung heraus, dass Sie andere abhören. Und bei dieser Hausdurchsuchung hat man festgestellt, dass andere Sie abgehört haben. Richtig. Genau so ist es gekommen. Und das hat man dann eingestellt? Und das ist einfach eingestellt worden, ja. Das ist doch geistesgestört. Ja, natürlich, weiß ich doch. Die Staatsanwaltschaft hat also mich als Kriminellen wie einen Kriminellen behandelt, hat mich mit falschen Anschuldigungen belegt und ständig vor Gericht gezerrt mit irgendwelchen Verfahren vor Gericht. Dann haben sie es mit einer Psychiatrierungsmaßnahme versucht, die fruchtete auch nicht. Man hat mich aus dem Tierheim rausgeklagt, aus der Wohnung. Dann durfte ich also viel Geld bezahlen für die ganzen Prozesse, für meine Anwälte. Ich hatte ja letztendlich zwei. Dann sollte ich eine Sicherheitsleistung an den Tierschutzverein ans Gericht zahlen von 2.000, dass ich da wohnen bleiben kann. Dann hat man unseren Fäkaliencontainer unter das Wohnungs- und Kinderzimmer gestellt. Dann hat man uns das Wasser abgedreht, die Heizung abgedreht und den Strom abgestellt und so weiter und so fort. Und ich all das und mehr haben wir versucht zu überstehen, und nachdem ich dann festgestellt habe, dass es keinen Sinn hat, dass es hier lediglich ein behauptend betreibender Tierschutzverein ist, nebst aller Mitglieder, die es zuließen, dass im Tierheim in Schleswig Tiere gequält werden, sind wir dann Ende Februar ausgezogen. Okay, also ich bin hier gerade auf Ihren Seiten aufgrund der Tatsache, dass ich von Ihnen eine Mail bekommen habe. Ja. Ja, die ist mir zugeschickt worden. Über jemand anderes? Bitte? Über jemand anderes? Das weiß ich nun nicht. Also, wer ist denn der Absender der E-Mail-Adresse? Der Absender, Sekunde, ich gehe mal zurück. Bleiben Sie bitte dran, nicht weglaufen. Ich möchte Sie ja nicht langweilen. Ich habe nämlich eine tolle Geschichte für Sie. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir abgehört werden nach wie vor und dann entsprechend unterbrochen werden. So geht mir das seit Monaten mit meinem Telefon, mein Internet, das alles funktionierte nicht mehr. Es geht um Folgendes. Ich habe die Tierquälerei der Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes zur Anzeige und damit zur Abstellung gebracht. Dennoch wurde der gesamte Vorgang durch die Justizbehörden mit Einbindung des Justizministers der Verdunklung zugeführt. Wären Sie an dieser Geschichte interessiert? Ist das ein Tierheim? Bitte? Eine Tierheimsache? Das war eine Tierheimsache, ja. Und zwar im Schleswiger Tierheim, das angebliche Tierheim. Und man versuchte, Sie zu psychiatrisieren? Das hat man auch versucht, ja. Ich habe mal mit einem Herrn telefoniert, vielleicht waren Sie das vor einem Jahr etwa? Ja, richtig. Und deswegen fragte ich schon, ob wir schon mal miteinander telefoniert haben. Aber das hat alles nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Es gibt 4 Gutachten, unabhängige Med-Gutachten über die Tierquälereien im Tierheim in Schleswig. Das Veterinäramt in Schleswig bestätigt ja ebenfalls die Tierquälerei im Tierheim in Schleswig inklusive den erfüllten Straftatbestand der Tierquälerei laut Tierschutzgesetz. Dennoch wurde dieser Straftatbestand der Ordnungswidrigkeit zugeschoben und letztendlich der Verjährung. Mhm. Ja, und das Ganze, wie gesagt, wurde vom Deutschen Tierschutzbund ja auch aufgegriffen durch Zeitungsberichte, die dem Deutschen Tierschutzbund und so weiter zugeschickt wurden. Und der Deutsche Tierschutzbund, hier insbesondere Wolfgang Apel, sorgte hier in Schleswig für die Wiederwahl der tierquälenden Straftäterin Ursula Wenzel zur erneuten ersten Vorsitzenden des Schleswiger Tierschutzvereins und im Nachhinein auch wieder zur stellvertretenden Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes. Das ist also eine ganz schlimme Geschichte. Und heute nach 20 Jahren wurde ich also bei all die dermaßen beleidigend angemacht von einem Tierschutzmitglied des Vereins, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt weiter, ich gebe das jetzt ab, das reicht. Sie haben gesagt, dass Sie das weitergeben? Ja. Was meinen Sie mit weitergeben? an die Presse, an Rundfunk, an Fernsehen, wen auch immer das interessiert oder wer es veröffentlichen könnte, weil ich mit meinem Computer leider nicht arbeiten kann. Aber ich habe das in der Zwischenzeit zum größten Teil veröffentlicht. Das ist also alles im Internet zu finden. Wenn Sie möchten, geben Sie bitte den Namen, ich scherze nicht, Tierquälerei im Tierschutz ist das allerletzte. Und wenn man überlegt, dass der Deutsche Tierschutzbund seit Jahren alle Mitglieder belügt und betrügt, ja, hier insbesondere Wolfgang Apel, dann finde ich das eine ganz schlimme Geschichte, zumal dieser Verein selbst angibt, über 800.000 Mitglieder zu haben. Also folgendes, wenn Sie in die Suchleiste des Computers den Namen Ralf, R-A-L-P-H, Giering, G-I-E-R-I-N-G eingeben, Giering wie Göring mit I-E-E. So. Dann kommen Sie automatisch auf Beiträge. R-A-L-P-H. Ralf, R-A-L-P-H, G-I-E-R-I-N-G. Ralf Giering. Achso. Ah ja. Ja. Ich scherze nicht. Tierschutz-Tantra vom Dunkeln zum Licht. Richtig, richtig. Aber da ist ein bisschen was falsch gelaufen. Es handelte sich nicht um den Hamburger Tierschutzverein. Da bin ich zwar auch mit drin, aber es ging um den angeblichen Schleswiger Tierschutzverein. Haben Sie die E-Mail von mir persönlich bekommen? Sekunde mal. udopohlmann@tonline.de. Ja. Ja, ist hier. In Detmold will ich vor 400.000 Zuschauern auf die Verbrechen in den Ämtern aufmerksam machen. Genau. Diese Geschichte liegt hier vor. Habe ich gerade auf dem Bildschirm. Und wann haben Sie die gesehen zum ersten Mal? Das ist heute Vormittag irgendwann gewesen, gegen Mittag. Aber das E-Mail ist doch schon etwas länger her. Sekunde mal. Vor einer Woche schon etwa ausgesendet. Ja, die ist hier, also vom 8. Januar. Vom 8. Januar 2012, 17.24 Uhr 37 ist die hier eingegangen. Und mein Computer funktionierte ungefähr eine Woche nicht. Da ging gar nichts. Mhm. Und zur weiteren Information, damit das Ding wieder funktioniert. Ich habe gestern nebensächlich mein Moped aus dem Winterschlaf geholt, bin nach Flensburg gefahren, zur Versatel, und habe die darauf hingewiesen, dass es so nicht angehen kann, zumal wir eine Vertragsgestaltung haben. Das heißt Telefon und Internet, das ich ja seit einer Woche nicht habe. Und dann meinten die Damen zu mir, wenn sie zu Hause sind, kann es sein, dass es wieder funktioniert. Und ob sie es glauben oder nicht, es ging wieder. Mhm. Merkwürdig, ne? Ja, sowas gibt's immer. Bei mir war es mal so, dass ich einen schnelleren Anschluss bekommen sollte. Und anstatt mir den Anschluss zu verschnellern, eine bessere Leitung zu schalten, hatte ich für etwa einen ganzen Monat oder zwei Monate sogar gar kein Internet, musste mit dem Stick arbeiten. Und erst nach Weihnachten, nach etlichen Telefonaten, funktionierte das wieder. Ja, so ging mir das vorher mit meinem Telefon. Es ging gar nicht. Ich habe alle geschäftlichen Geschichten mit dem Handy machen müssen, weil unsere Telefonanlage und das Internet nicht mehr funktionierte. Ungefähr 14 Tage. Ja, das war zuvor der Fall. Und angeblich hat die Post da Mist gebaut und dies und das und so weiter und so fort. In Ausreden sind die alle nie verlegen. Komisch, ne? Also wie gesagt, es geht mir um die Sache, wenn Sie möchten, es geht mir um die Sache aufgrund der Tatsache, dass ca. 283 Millionen Menschen, außer denen, die daran beteiligt sind, hier in Sachen Tierschutz und bundesdeutscher Rechtsstaat belogen und betrogen werden. Und das habe ich auch veröffentlicht, dass ich den bundesdeutschen Rechtsstaat bezüglich aller hier Involvierten für einen justiziellen, politischen, publizistischen Schweinestall halte, der unverzüglich geschlossen werden müsste. Haben denn irgendwelche Psychiater schon mal etwas über Sie geschrieben? So Gutachten oder sowas? Nein, hat es nie gegeben. Der beauftragt wurde, den habe ich selbst angeschrieben und habe ihm sicherheitshalber die Schreiben vom Veterinäramt gezeigt, die meine Anzeigen bezüglich der Tierquälerei im Tierheim auf Punkt und Komma bestätigten. Und dieser Arzt hat mir also lediglich bestätigt, dass die Beauftragte, die das geschrieben hat, nämlich Ursula Wenzel, die tierquälende Straftäterin, dass sie falsch liegt, da er nur beauftragt wurde, gerichtlich über mich ein mündliches, während einer Gerichtsverhandlung vom Amtsgericht Schleswig ein Gutachten abzugeben, aber ein mündliches, kein schriftliches. Das ist Quatsch. Naja, Das ist mir klar, dass das Quatsch ist. Erzählen kann man viel, wenn der Tag lang ist. Aber wie gesagt, das Gutachten hat es nicht gegeben. Der Prozess, der ist auch zu meinen Gunsten ausgegangen. Das ganze Verfahren wurde eingestellt. Ich hatte seinerzeit den Verlag, den Gong Verlag in München, darüber in Kenntnis gesetzt. Der Gong Verlag ist ja Herausgeber der Ein Herz für Tiere. Und den Gong Verlag habe ich damals darauf hingewiesen, auf die Tierquälerei der Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes. Und der Gong Verlag hat sich darum gekümmert, hat auch berichtet, aber die tierquälende Straftäterin namentlich nicht benannt. Es gab also einen Bericht über das angebliche Tierheim in Schleswig und auch eine Einbindung des Wolfgang Apel, aber nicht sachbezogen und schon gar nicht, dass sie namentlich erwähnt wurde. Und da war sie so wütend, dass sie erneut Strafanzeige und Strafantrag gegen mich und meine Anwälte gestellt hatte, mit dem Unterschied, dass die Anwälte falsch benannt wurden. Also das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die hier langjährig lief. Können Sie da Fotos von diesem Tierheim machen? Jetzt komme ich da nicht mehr rein, ich habe alte Fotos. Aha. Und ich habe damals ja weil ich die Tierquälerei dort angezeigt habe, habe ich Hausverbot bekommen. So. Und dieses Hausverbot und diese nachfolgende Kündigung am 26.10.92 war rechtswidrig, weil Ursula Wenzel und die Tierheimleitung Edeltraut Constantino zwischenzeitlich längst, das heißt seit 5 Tagen, den Straftatbestand der Tierquälerei laut Tierschutzgesetz erfüllt hatten. Kurzum, wenn ich Ihnen zu viel sabbel, sagen Sie Bescheid, bremsen Sie mich. Am 21.10.92 verfügte das Veterinäramt in Schleswig, Pony und Esel unverzüglich zu euthanasieren, also einzuschläfern. Weiter passierte nichts. Die warteten ab. 5 Tage später waren sie denn nochmal im angeblichen Tierheim und mussten feststellen, dass Ursula Wenzel und die Tierheimleitung Edeltraut Constantino der unverzüglichen Anweisung vom 21.10.92 nicht nachgekommen waren. Und jetzt wurde gegenüber der stellvertretenden Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes Ursula Wenzel § 16a3 laut Tierschutzgesetz in Anwendung gebracht, auch schriftlich fixiert. Und dieser Paragraph 16a3, der hier tatsächlich Anwendung fand, beinhaltete Wegnahme der Tiere und Tierhalteverbot. Haben Sie die alten Fotos digital? Die hab ich noch, ja. Haben Sie auch dieses Hausverbot? Ich habe Computer? Alles, es ist alles noch vorhanden. Ja, können Sie mir das per E-Mail zusenden? Weiß ich nicht, wie das funktioniert, weil ich, wie gesagt, so, wenn ich länger am Computer bin, dann wird er kaputt gemacht, dann stürzt das ganze Ding immer ab. Nee, also ich würde Ihnen das dann per Post zuschicken. Auf CD? Auf CD oder auf Stick, das ist egal. Es ist toll, dass wir jetzt noch miteinander reden können, ohne dass wir unterbrochen wurden. Normalerweise wäre das Gespräch längst unterbrochen für eine halbe Stunde. Mhm. Brauchen Sie den Stick denn noch wieder zurück? Nee, den schenke ich Ihnen sogar. Von den Dingern habe ich mehr. Ich musste mich ja so absichern, weil man mit meinem Computer ständig so verfährt. Was dahinter steckt, wer dahinter steckt, kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Ja gut, machen Sie einen Stick voll und es wird dann veröffentlicht. Also keine CD? Stick. Ein Stick, gut. Stick ist nützlicher. Ihre Sekunde mal, ob ich die so finde, Ihre Adresse. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal meine Webseite. Ja. Damit Sie da immer alles finden. Die Webseite heißt kriminalstaat.de. Kriminalstaat.de. Ja, da sind alle meine Daten. Kriminalstaat.de. Gucken Sie sich die Webseite an, da ist viel Wissenswertes. Okay. Wie gesagt, ich schickte Ihnen das denn per Stick zu. Den Stick können Sie behalten und Sie dürfen alles, was Sie von mir bekommen, veröffentlichen, zumal rechtskräftig abgeschlossene Gerichtsverfahren etc. pp. Frei für die interessierte Öffentlichkeit sind. Ja. Ich erzähle Ihnen das deswegen, weil Ursula Wenzel, wie gesagt, der tierquälenden Straftäterin, gerichtlich am 14. Mai bereits 1993 gerichtlich gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz rechtskräftig abgeschlossen bestätigt wurden. Ja, und dennoch war Wolfgang Apel hier in Schleswig, der damalige Bundesgeschäftsführer des Deutschen Tierschutzbundes, und leitete die Jahrestagung des Schleswiger Tierschutzvereins, in dem auch Wahlen anstanden. Da war er noch Geschäftsführer, nicht Vorsitzender vom Deutschen Tierschutzbund. Und am darauffolgenden Montag, also das war am Samstag, den 5. Juni 93, am darauffolgenden Montag, den 7. Juni 93, stand groß in der Presse in Fettdruck 97% für Wenzel und die Tatsache, dass Wolfgang Apel die Tagung leitete. In dieser Einrichtung, in dieser Tagung hatte er absolut nichts zu suchen, geschweige irgendwie das Sagen. Ja, und wie gesagt, 97% für Wenzel. Und am 17. Juni 95, das Heftchen ist mir in Kopie zugeschickt worden, die vereinsinterne Ausgabe des Deutschen Tierschutzbundes, Du und das Tier, 395, ließ sich Wolfgang Apel am 17. Juni 95 zum ersten Vorsitzenden des Deutschen Tierschutzbundes wählen und die tierquälende Straftäterin Ursula Wenzel auch wieder zur Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, welches unter anderem auch durch die Ablichtung in diesem Heftchen belegt und bestätigt wird. Da steht Wolfgang Apel quasi arm in Arm mit der tierquälenden Straftäterin, die er hier in Schleswig schützte. Ja, und jetzt ist er Ehrenpräsident vom Deutschen Tierschutzbund, nach wie vor erster Vorsitzender vom Bremer Tierschutzverein und ließ sich auch mit der 2005 vom Bundespräsidenten mit einer, wie heißt das hier, Ehrenmedaille da auszeichnen für den Tierschutz. Was hat man alles versucht, um Sie daran zu hindern, das Ganze öffentlich zu machen? Die Staatsanwaltschaft hat also mich als Kriminellen wie einen Kriminellen behandelt, hat mich mit falschen Anschuldigungen belegt und ständig vor Gericht gezerrt mit irgendwelchen Verfahren vor Gericht. Dann haben sie es mit einer Psychiatrierungsmaßnahme versucht, die fruchtete auch nicht. Und so weiter und so fort. Also was war denn das für eine Psychiatrisierungsmaßnahme gewesen? Der Richter, der hier in Schleswig beim Amtsgericht, der meinte, ich sollte von einem Psychiater mal untersucht werden. Also von mir sollte ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden, weil ich gesagt habe, Ursula Wenzel ist eine tierquälende Straftäterin und ich vermute, dass sie nicht einmal Tierärztin ist, weil sie nicht weiß, wie ordnungsgemäß euthanasiert wird. Zur ordnungsgemäßen Euthanasierung gehört einmal eine Waage. Ich muss wissen, wie schwer das Tier ist. Zum Zweiten muss ich wissen, was intravenös, intramuskulär oder subkutan bedeutet. Ich muss wissen, wie viel ich spritze, um das Tier ruhig zu stellen. All das und mehr wusste Ursula Wenzel nicht. Ich habe also einen Schriftsatz, wo sie also behauptet über ihren Anwalt, dass mit vielfacher Überdosierung die Tiere ruhig gestellt wurden. Und. Das liegt ja hier alles vor. Und wenn eine angebliche oder vorgebliche Tierärztin sowas schreibt und behauptet und damit die Staatsanwaltschaft konfrontiert, dann ist es schon bedenklich. Mhm. Ja, und wie gesagt, das habe ich gemacht und all die Jahre verfolgt und ich ließ mich von denen auch nicht kleinkriegen. Und da gibt es auch einen Schriftsatz, in dem also ein Staatsanwalt Mongrovius schreibt, dass ich mich durch die laufenden Verfahren gegen mich selbst habe nicht beeindrucken lassen. Ich habe ihn nie wissen lassen, dass er recht hatte. Ich habe mich wirklich nicht beeindrucken lassen. Was hat man denn alles strafrechtlich gegen Sie versucht? Man hat mich aus dem Tierheim rausgeklagt, aus der Wohnung. Dann durfte ich also viel Geld bezahlen für die ganzen Prozesse, für meine Anwälte. Ich hatte ja letztendlich zwei. Dann sollte ich eine Sicherheitsleistung an den Tierschutzverein ans Gericht zahlen von 2.000, dass ich da wohnen bleiben kann. Dann hat man unseren Fäkaliencontainer unter das Wohnungs- und Kinderzimmer gestellt. Dann hat man uns das Wasser abgedreht, die Heizung abgedreht und den Strom abgestellt und so weiter und so fort. Und ich all das und mehr haben wir versucht zu überstehen und nachdem ich dann festgestellt habe, dass es keinen Sinn hat, dass es hier lediglich ein behauptend betreibender Tierschutzverein ist, nebst aller Mitglieder, die es zuließen, dass im Tierheim in Schleswig Tiere gequält werden, sind wir dann Ende Februar ausgezogen. Und angeblich bin ich ja im Oktober, November schon ausgezogen, weil ich ja fristlos gekündigt wurde, so wie das über die Presse berichtet wurde. Und die Anwälte von der Wenzel, vom Tierschutzverein, das waren gleichzeitig Mitglieder des Tierschutzvereins. Und der Hammer ist, der Kammervorsitzende in Schleswig, Wolfgang Jensen, war stellvertretender Vorsitzender vom Tierschutzverein, der hier ebenfalls involviert war. Also eine Mafia, eine regelrechte Mafia. Das ist eine ganz schlimme Sache, die hier gelaufen ist. Ich habe diverse Aktenordner über diesen Scheiß. Mhm. Ne, und jetzt das ist vor ein paar Tagen geschehen, ich habe also diesen Schriftsatz noch hier vorliegen, da ist Folgendes passiert, damit will ich Sie aber nicht langweilen, ich mache es nur ganz kurz, ich stehe bei Aldi an der Kasse und da fliegt, und ich hatte nur ein Toastbrot auf dem Warenband zur Kasse. Und da flog auf einmal irgendwie ein Gegenstand da auf das Verkaufsband und belegte so mein Toastbrot zur Hälfte. Der Mann, der Kunde hinter mir, der hat sich drum gekümmert, sagt zu der Frau, das geht nicht, und hat sie in die Schranken gewiesen, dass sowas ein Unding ist, und nahm die Mütze von meinem Toastbrot, ließ sie aber auf dem Band liegen. Ich wollte mich jetzt rumdrehen, drehte mich auch rum und wollte mich um diese Geschichte gekümmern. Und da sagt die Frau zum, ach, Herr Gehring, so richtig abwehrend, ach, Herr Gehring, kennt man ja. Ich sage, Moment mal, was ist hier passiert oder ähnlich. Und dann sagt sie zu mir, halten Sie die Klappe. Und der Kundschaft, die an den Kassen stand im Verkaufsraum, der hat mich schon öfter belästigt. Ich denke, ich höre nicht richtig. Und aufgrund dessen, wie gesagt, habe ich mir die Nummer aufgeschrieben, weil sie mir nicht sagen wollte, wie sie heißt. Dann habe ich gewartet, in welches Fahrzeug sie steigt bei Aldi, und da habe ich mir die Nummer aufgeschrieben von ihrem Fahrzeug. Mehr nicht, und bin dann weggefahren. Sie hat gesagt, mal gucken, ob ich von der Frau noch mal was höre. Das war nur ein Gedanke, mehr nicht. Ungefähr eine Woche, zwei Wochen später treffe ich die Frau wieder in einem anderen Geschäft. Da merkte ich, dass ich verfolgt wurde. Drehte mich rum, da war das die Frau wieder. Und da bin ich rausgegangen aus dem Geschäft, habe draußen gewartet, da stand tatsächlich dieser Wagen von dieser Frau, sie war es also, ich habe mich nicht geirrt. Und draußen habe ich ihr dann gesagt, wie sie rauskam, sollte sich sowas nochmal wiederholen, wie sie sich das bei Aldi vorletzte Woche geleistet hat, zeige ich sie an. Da sagt sie zu mir, ich habe sie schon angezeigt. Und tatsächlich kriegte ich Tage später eine Anzeige von der Polizei ins Haus geflattert. Was stand in der Anzeige drin? Sekunde mal. Also, dass ich sie beleidigt hätte, beziehungsweise, dass ich sie, was hat sie gesagt, Arschloch bezeichnet hätte. Das ist also unglaublich. Wo habe ich denn den Vorgang jetzt? Sekunde mal, bleiben Sie dran, bitte. Da nicht. Ah, da ist er. Staatsanwaltschaft. Sekunde, ich mache das eben mal auf. So, Anhörung Beschuldigter. Ich zitiere, sehr geehrter Herr Gehring, Ihnen wird zur Last gelegt, die nachstehend bezeichnete Straftat begangen zu haben, um Ihnen Zeit zu einem eventuellen Verdienstausfall, bla bla bla, kurzum, kurze Schilderung des Sachverhalts, ich zitiere, am 29., das ist nicht der Fall, das war am 28., 11.92 bei Aldi beschimpften sie eine Kundin und warfen ihr vor, ihr Toastbrot zu vergiften, weil sie eine Mütze auf das Warenband gelegt hatte. Am 23.12.2011 beleidigten sie die gleiche Frau bei Sky mit Arschloch, beschimpften sie ähnlich lautstark wie bei Aldi und fotografierten sie und ihr Auto mehrfach. So, das wurde mir vorgeworfen. Und aufgrund dieser Lügen habe ich sofort Strafanzeige und Strafantrag gestellt mit Schreiben vom 29.12.2011. Und diesen Anhörungsbogen mit meiner Strafanzeige der Polizei überbracht, also zurückgegeben und gleichzeitig auch an die Staatsanwaltschaft in den Kasten geworfen. Und bis dato habe ich noch keine Antwort. Wie kam es denn, dass Sie Ihre Wohnung verlassen mussten? Im Tierheim. Sie sagten doch eben, die ganzen Repressalien, Sie hätten auch die Wohnung verlassen müssen. Wohnungskündigung, war das so? Ja, das ging darum, ich kriegte also am 26. damals, am 26.10.92, brachte uns ein Kind eine fristlose Kündigung, also ein Schreiben vom Tierschutzverein. Ein Kind überbrachte uns dieses Schreiben. Und ich machte das dann auf, und da war dann die fristlose Kündigung der Tierheimwohnung drin, in dem mir vorgeworfen wurde, dass ich eben also wahrheitswidrig argumentiert hätte und die Presse informiert hätte und. Das war ja alles nicht wahrheitswidrig, was ich natürlich nicht wusste, dass das Veterinäramt meine Anzeigen nicht nur auf Punkt und Komma bestätigt hatte, sondern dass der gesamte Vorgang schriftlich festgehalten wurde, also schriftlich fixiert wurde vom Veterinäramt in Schleswig. Aber dieses gesamte Gutachten, das sind mehrere Schreiben, das ging auch über Jahre, die wurden mir zunächst vorenthalten. Das heißt, ich habe davon nichts erfahren. Es wurden sogar falsche Aktenzeichen angegeben, aber das kenne ich in der Zwischenzeit. Und aufgrund der Tatsache, dass ich den Gong Verlag in München über die Tierquälerei der Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes unterrichtete und Akteneinsicht forderte, erfuhr ich erstmals von den Schreiben des Veterinäramtes in Schleswig. Das war im November 93, also fast ein Jahr später. Aber das nützte alles nichts. Die Staatsanwaltschaft, speziell Mongrovius, der machte mich weiter fertig mit falschen Anschuldigungen und immer wieder Gerichtsprozesse. Also die haben mich richtig kaputt gekriegt. Ne? Nur geschafft haben sie mich nicht. Es war eine Tierheimwohnung. Die Vermieter waren das Tierheim selbst? Richtig. Das war der Tierschutzverein. Und zwar suchten die damals, um das auf den Punkt zu bringen, damals... Ich hatte einen Unfall und lief an Gehstützen und kriegte aufgrund der Gehstützen mit meinem Humpeln und so weiter, kriegte ich keine Arbeit. Dann fand ich in einer No-Name, in einer guten Dachlevelüte, hieß das Ding, eine Anzeige. Da stand, dass der Tierschutzverein Schleswig ein nebenberufliches Hausmeister-Ehepaar sucht. Und aufgrund dessen habe ich da mal angerufen, hatte ein Vorstellungsgespräch. Die erste Vorsitzende war dann bei mir zu Hause, hat sich meine private Werkstatt angeguckt, mit der man so gut wie alles machen konnte, bla bla bla. Kurzum, es kam zum Vertrag. Das heißt, ich wurde dort vertragsgebundener Hausmeister und im Nachhinein hieß es, es wäre uns lieb, weil die Hausmeisterwohnung im Tierheim frei ist, dass sie die da auch einziehen. Sie müsste aber vorher renoviert werden. Naja, arbeitslos habe ich gesagt, gut, mache ich das. Habe ich das mit meiner Frau gemacht. Und während wir in diesem Tierheim die Wohnung renovierten, sahen wir täglich, das ist jetzt nicht übertrieben, das habe ich auch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten mitgeteilt, sahen wir tägliche Tierquälerei im Tierheim in Schleswig. Das heißt, in dieser Einrichtung wurden all die Jahre, das habe ich schriftlich bestätigt bekommen von zahlreichen Mitarbeitern und auch von ehemaligen Hausmeistern, die da gewohnt haben. In dieser Einrichtung wurden all die Jahre Tiere und Menschen gequält und buchstäblich verheizt. Tiere und Menschen wurden da buchstäblich gequält und verheizt. Und zwar jeden Tag, was wir da so mitbekommen haben. Meine Frau sagt zu mir, Papa, lass es, wir wollen hier nicht einziehen, das geht nicht lange gut und. Und nachdem ich gesehen habe, wie die Tierquälereien da abliefen, indem die Tiere geschlagen, getreten wurden, nicht behandelt wurden, Pony und Esel mit Hufrehe im Endstadium durch die Gegend laufen mussten, nicht behandelt wurden, die Hufe wurden nicht geschnitten. Beim Pony und beim Esel, beim Pony konnten sie beim stehenden Tier unter die Hufe sehen. Und es war bestätigte Hufrehe im Endstadium. Und in diesem Zustand wurde auf dem Pony von Kindern Reitübungen durchgeführt. Das war grausamste Tierquälerei. Und trotzdem passierte nichts. Das heißt, ich habe beim Veterinäramt Anfang Oktober 92 diese Tierquälereien angezeigt. Alles, was da war. Dann, was da abging, haben Sie das gerade gehört? Ja. Dieses Piepen? Nein, Piepen habe ich nicht gehört. Ach so, es kann sein, dass wir gleich getrennt werden, möglicherweise. Wie gesagt, ich habe alles angezeigt. Dann, weil nichts passierte und die Tiere immer noch nicht laufen konnten, die Hufe auch nicht geschnitten wurden, trotz meiner Anzeigen beim Veterinäramt in Schleswig Anfang Oktober 92, bin ich im Nachhinein am 18.10.92 zur Polizei in Schleswig und habe dort nochmal Anzeigen erstattet aufgrund der Tierquälereien im Tierheim in Schleswig, aufgrund der unkorrekten Buch- und Kassenführung, aufgrund der Ordnungswidrigkeiten und. Ich habe wirklich nochmal alles zur Anzeige gebracht. Es passierte immer noch nichts. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt gehe ich zur Zeitung. Und dann bin ich zu den Schleswiger Nachrichten gegangen und habe dort nochmal alles berichtet, denen auch die Fotos der Tierquälereien vorgelegt, die das Veterinäramt von mir bekam, die Polizei gesehen hat und. Und dann gab es am 23.10.92 den ersten großen, wirklich großen Pressebericht mit Fotos, mit einem Teil der Fotos, die ich der Presse nebst negativen übergeben hatte. Und negative deswegen, damit sie sehen, dass das Material echt ist. Und die Schleswiger Nachrichten haben das gedruckt, aber da war denn ein kleiner Artikel drin, dass das intrigante Geschichten meinerseits wären, dass das alles nicht wahr wäre und. Was hier verschwiegen wurde seitens Ursula Wenzel, der tierquälenden Straftäterin, war nämlich die Tatsache, dass das Veterinäramt bereits Ermittlungen aufgenommen hatte und dass Ursula Wenzel und die Tierheimleitung Edeltraut Constantino zwischenzeitlich längst sogar den Straftatbestand der Tierquälerei laut Tierschutzgesetz erfüllt hatten. Ich kannte aber das Veterinäramtsschreiben nicht. Die Veterinäramtsschreiben, die das alles bestätigten. Und Und das wurde mir ja all die Jahre vorbehalten. Also bis dieses eine Jahr und so weiter und so fort. Und dann immer der Verdunklung zugeführt, damit es nicht rauskommt. Und ich sollte fertig gemacht werden, und das bestätigen hier also zahlreiche Schreiben, in dem selbst der Staatsanwalt Mongrovius schreibt, dass man mir die neue Anklage ebenfalls persönlich zustellen soll, eben um mich klein zu kriegen. Mit dem Unterschied, dass sie es nicht geschafft haben, wie ich es ja schon sagte. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sagten eben, Tiere und Menschen wurden verheizt. Ja. Die Tierquälerei haben Sie beschrieben, aber was war mit Menschen gemeint? Die Menschen, die mussten arbeiten ohne entsprechende Pause. Die Pausen sahen so aus, dass also teilweise Tiere in diesem Pausenraum der Mitarbeiter gefüttert wurden. Mit der Hand können Sie sich ja vorstellen, was das für ein Schwein, ekelhafter Schweinkram war. Dann gab es nur eine Toilette für weibliche und männliche Mitarbeiter. Es gab keinen Verbandskasten. Es gab keine entsprechenden Richtlinien, die Leute kannten auch nicht die Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes. Die Leute wurden getriezt und gefoppt bis zum Gehtnichtmehr, jeden Tag verärgert. Das können also die ganzen Mitarbeiter, die damals zu mir gestanden haben, das auch schriftlich belegt haben, können das bestätigen. Der Hausmeisterin, die vor uns da war, wurde im Winter sogar die Haustüre ausgehängt, damit sie auszieht. Das ist frech. Ja. Solche Dinge sind hier gelaufen. Ich sage ja, uns hat man die Heizung abgestellt, man hat uns das Wasser abgestellt. Wir wurden telefonisch abgehört, wir wurden überwacht, das Abgehörte wurde aufgezeichnet. Da gab es eine Hausdurchsuchung bei uns in der Wohnung. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, warum das? Erzählen Sie mal ganz genau, wie kam es zu dieser Hausdurchsuchung? Das ist ganz einfach. Ursula Wenzel hat behauptet, der Staatsanwaltschaft, der Polizei gegenüber, dass wir sie abhören im Tierheim. Und zwar ist Folgendes passiert. Ein Freund von meiner Tochter, Geigenbauer, der war auf der Messe. Und er hat auf der Messe Geräte gekauft, Sendemikrofone. Das heißt, wenn ich jetzt Musik machen will fürs Publikum über Lautsprecher oder übers Radio, dann stecke ich nur diese Geräte in die Steckdose und dann wird von diesen Geräten die Musik über die Steckdose übertragen auf die Boxen. Das war damals eine Messeneuheit. Mhm. Ne? Das heißt, was ich jetzt sage oder spiele oder ähnlich, das hören die anderen Leute draußen. Und diese Geräte, die brauchten wir nicht. Ich habe sie aber denn letztendlich eingesetzt aus folgendem Grund. Unter uns im Tierheim wurde das Radio und so laut gedreht, dass die Tiere, die unten waren, Katzen und Kleintiere, dass sie also keine Ruhe mehr hatten. Das war Tierquälerei pur. Aber durch diesen Lärm, durch diesen Musiklärm, sollten wir zum Auszug bewegt werden. Was ich natürlich nicht wusste, wenn wir dieses Gerät in die Steckdose stecken, dann wurde diese laute Musik unterbrochen. Verstehen Sie? Das waren solche Sendegeräte, mehr nicht. Wir haben sie also nicht abgehört, wir haben etwas gesendet. Wir haben gar nichts gesendet, wir haben nämlich dieses Sendemikrofon dicht geklebt, dass man nichts hören konnte, was in unserer Wohnung geschah. Aber Ursula Wenzel behauptete den Justizbehörden gegenüber, dass wir sie abhören, weil sie gemerkt haben, dass die laute Musik immer weggedrückt wurde, verschwunden wurde. Dann haben sie einen anderen Sender eingestellt, also ging ich wieder ans Gerät und habe das auf diesen Krach des Radios eingestellt und dann war der Krach wieder weg. Verstehen Sie? Mhm. So, und dann gab es auf einmal, wir waren in der Stadt, die wichtigen Dokumente habe ich immer mitgenommen, damit sie uns nicht geklaut werden konnte, weil ich wusste, dass unsere Post geklaut wird, weil ich wusste, dass in unsere Wohnung da rechtswidrig eingebrochen wurde, mehrfach. Das haben wir gemerkt und dann haben wir ein zweites Schloss angebracht von innen, so dass es nicht mehr möglich war. Kurzum, wir kommen nach Hause. Ich hatte die beiden Packtaschen, all die Packtaschen mit den ganzen Aktenordnern und Dokumenten, hatte ich alle dabei, so dass sie uns nicht geklaut werden konnten. Die nahmen wir immer mit, wenn wir weg waren. Wir kommen nach Hause, steht da eine Korune von 7 Leuten. Polizei, Staatsanwaltschaft und ja, Hausdurchsuchung. Ich sage, warum das denn? Ja, sie hören das Tierheim ab. Dann haben sie gesucht und nichts gefunden, es gab auch nichts. Und ein Beamter, der von der Kripo, der Vorsitzende oder der da zu sagen hatte, der verschwand auf einmal aus dem Wohnzimmer und kam ganz verschwitzt wieder. Was der gemacht hat, warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Auf alle Fälle wurde nichts gefunden. Sie sind dann runtergegangen, die ganze Crew, und sind genauso kommentarlos verschwunden, quasi wie sie gekommen waren. Später habe ich festgestellt, dass im Tierheim unter uns, im Büro, mit einem Gerät unsere Gespräche, unsere Telefonate und so weiter aufgenommen wurden. Und die Bänder, die hat die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die da waren im Zug der Hausdurchsuchung, haben das Zeug sichergestellt. Wie kam es dazu, dass Sie das festgestellt haben, dass da unten sowas aufgenommen wurde? Das wissen wir nicht. Auf alle Fälle sind die runtergegangen, weil bei uns ja nichts zu finden war. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja keine. Die haben nur diese Sendegeräte mitgenommen von der Messe, diese Messeneuheit. Mhm. Also wie gesagt, Sendegeräte, aber keine Aufnahmegeräte, schon gar nicht Abhörgeräte. Ja. Die haben sie mitgenommen. Und die haben sie auch behalten. Und die Batterie, dieser 9-Volt-Akku, den habe ich nachher zurückgekriegt, aber den hätte ich auch vergessen können. Jedenfalls wurde dieses Verfahren ebenfalls eingestellt, allerdings nach 153 die StPO, aber eingestellt. Ne, und der Wenzel gegenüber. Und es wurde keine Anklage erhoben, nichts dergleichen, so wie alle anderen Straftaten auch. Nochmal zurück, Sie hatten gesagt, unten im Tierheim wäre was gefunden worden. Richtig. Da sind Bänder der Kripo, also der Krone von 7 Leuten, sind da Tonbänder übergeben worden, die also bestätigt haben, dass wir abgehört wurden, dass das Abgehörte aufgezeichnet wurde. Also war es genau umgekehrt? Das war genau umgekehrt, wie alles andere auch. Und was passierte dann mit diesen heimlichen Abhörungen? Das ist seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Es wurde also nicht irgendwie weiter ein Verfahren angestrengt oder eine Anklage erhoben. Man hat also eine Hausdurchsuchung bei Ihnen durchgeführt, aus der Vermutung heraus, dass Sie andere abhören. Und bei dieser Hausdurchsuchung hat man festgestellt, dass andere Sie abgehört haben. Richtig. Genau so ist es gekommen. Und das hat man dann eingestellt? Und das ist einfach eingestellt worden, ja. Das ist doch geistesgestört. Ja, natürlich, weiß ich doch. So haben die hier all die Jahre nur gearbeitet. Unsere geklaute Post, die haben wir nie wieder gekriegt. Und durch Zufall haben wir festgestellt, dass die Stadt Schleswig, das Wohnungsamt, involviert war, uns, weil wir ja die Kündigung gekriegt hatten, uns eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Und durch diesen ganzen Presserummel, dass ich als Verbrecher und so weiter hingestellt wurde, ja, hat die Stadt sich dennoch drum gekümmert und bot uns eine Zwei-Zimmer-Wohnung an. Nur. Durch Zufall habe ich das rausgekriegt, weil ich gesagt habe, die haben uns nichts angeboten. Dann habe ich bei der Stadt angerufen, beim Wohnungsamt, und da sagt die Frau zu mir, wie ich im Nachhinein dort vorstellig wurde, wir haben sie angeschrieben, wir haben ihnen am so und so vielten ein Schreiben zugeschickt. Ich sage es ihnen nochmal, wir haben dieses Schreiben nicht bekommen. Das ist auch geklaut worden aus unserem Briefkasten. Und in Zweitschrift habe ich dieses Schreiben dann verlangt von der Stadt, welches ich auch bekommen habe. Das heißt, uns wurde die Post geklaut. Wir wurden da ausgestunken durch einen Fäkaliencontainer. Am 14. Mai 93 stellte uns Ursula Wenzel einen ausgedienten Öltank unter das Schlaf- und Kinderzimmerfenster, in dem an diesem Tag, genau am 18. Mai 93, die ganzen Fäkalien, die die Tierheimmitarbeiter sammeln mussten, die wurden angewiesen, das Zeug in Plastiktüten zu sammeln. Das wurde aufgehoben bis zu diesem Gerichtstermin vorm Amtsgericht am 18. Mai 93. Und nachdem Ursula Wenzel den Termin vor dem Amtsgericht ebenfalls verlor, kamen wir nach Hause. Ich denke, was ist das denn? Meine Frau auch, da stinkt hier nach Kot etc. pp. Wir kamen in die Wohnung, da stank noch schlimmer. Dann haben wir aus dem Fenster geguckt, da war Folgendes passiert. Der Öltank, der zuvor geliefert wurde, uns gegenüber ungefähr 20 Meter weiter weg stand, der wurde bis dahin nicht benutzt. Wie wir aber von diesem Amtsgerichtstermin nach Hause kamen, stand dieser Öltank offen unter unserem Schlaf- und Kinderzimmerfenster und war zu ungefähr der Hälfte, drei Viertel gefüllt mit Kot und Urin. Haben Sie das fotografiert? Ja, selbstverständlich. Das habe ich auch der Presse gemeldet. Ich habe Anzeige erstattet, ist alles eingestellt worden. Ich habe aber die Bilder noch. Ist alles noch da. Wo hätte man den Container hinstellen können? Der hätte, was weiß ich, da stehen bleiben können, wo er vorher stand. Aber der stand genau unter unserem Schlaf- und Kinderzimmerfenster. So habe ich ihn fotografiert und habe ihn auch fotografiert, wie er da weggenommen wurde. Ich habe das Gericht informiert, die Staatsanwaltschaft informiert, die Polizei informiert, die Presse informiert. Das interessierte sie alle einen Scheißdreck. Und am liebsten hätte ich das Ding genommen und der da selbst ins Haus gekippt, aber ja. Stellen Sie sich vor, ich würde sowas mit Ihnen machen. Ich würde Ihnen sowas, so ein Ding da unter das Fenster stellt. Und die Staatsanwältin Stahlmann-Liebel, das ist jetzt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft in Flensburg, die war hier vorher in Schleswig beim OLG, sie hat das auch eingestellt. Ich hätte nicht da getan, an der Gesundheit geschädigt worden zu sein, hieß es schriftlich. Ich konnte machen, was ich wollte. Unsere Fahrzeuge wurden beschädigt. Mein Roller wurde beschädigt, unser Auto wurde beschädigt, das Auto unserer Kinder wurde beschädigt. Dann die Wenzel, ich stand gerade mit dem Fotoapparat hin im Büro, den habe ich genommen deswegen, weil wir mitkriegten, dass Ursula Wenzel gerade eben einen Stein aufgehoben hat und uns Richtung Fenster werfen wollte. Da hatte ich nämlich ein Schreiben dran. Und das mehrere Versuche, da kam gerade eine Frau mit einem Auto, das Foto existiert auch noch, da kam gerade eine Frau mit ihrem Auto, mit ihrem Kind, und da ließ sie den Stein fallen, sonst hätten wir den Stein in der Scheibe gehabt. Das habe ich fotografiert. Wie gesagt, Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, zweite Bundesvorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes, Landesverbandsvorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in Schleswig-Holstein. Und der erste Vorsitzende vom Schleswiger Tierschutzverein mit Bundesverdienstkreuz am Band für den Tierschutz. So, da bin ich wieder. Ja. Das ist also unglaublich, was hier gelaufen ist. Und die machen alle mit, die decken das. Und jetzt, nach 20 Jahren, werde ich bei Aldi von so einem angeblichen Tierschutzmitglied angemacht. Das ist also unfassbar, was hier läuft in Schleswig. Und dann mit dem großen Schild, ungefähr, wie groß ist das Schild? 30, 40 Zentimeter hoch, 2,5 bis 3 Meter lang im Deutschen Tierschutzbund. Und der Deutsche Tierschutzbund hat das Ganze gedeckt. Und das war auch der Grund, warum damals Dr. Andreas Grasmüller, den kennen Sie vielleicht vom Namen her, der war ja 14 Jahre Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, warum der sein Amt niedergelegt hat. Ich habe ihn seinerzeit unterrichtet, fernmündlich, schriftlich unterrichtet, über die Tierquälereien seines Präsidiumsmitglieds Ursula Wenzel. Das war in München. Und da sagt Grasmüller zu mir persönlich selber am Telefon, wenn Sie das beweisen können, lege ich sofort meinen Namen nieder. Nachdem ich die Unterlagen... Entschuldigung. Nachdem ich die Unterlagen hatte vom Veterinäramt durch Akteneinsicht, die hat mir mein Anwalt überlassen, das durfte aber keiner wissen, bin ich sofort in die Stadt gelaufen, habe die alle kopiert und habe dem Grasmüller in München diese Unterlagen geschickt, per Fax. Und er legte sein Amt nieder und gründete in München den Verein Gewerkschaft für Tiere. Ja, und wie gesagt, Wolfgang Apel war hier zweimal, nämlich im Zug des Wahrheitsvideos in Presseinterviews. Er hätte recherchiert und hat festgestellt, meine Vorwürfe sind eine Unverfrorenheit, so stand es in der Presse. Und der Tierschutzverein, die wurde hier zitiert mit den Worten, meine Vergangenheit hätte besser recherchiert werden müssen, so stand es in der Presse. Also Rufmord geschädigt ist gar nichts dagegen. Ja, und meine Führungszeugnisse, die ich ja im Zug der ständigen Prozesse bekam, die Staatsanwaltschaft bekam, oder die zeigen zum Leid dieser Mitglieder keine Eintragung. Immer wieder keine Eintragung. Komisch, ne? Wie gesagt, ich wurde wie ein Verbrecher behandelt, nur weil ich nicht leiden konnte, dass Tiere und Menschen gequält werden. Kommt denn in Zukunft noch irgendwas auf Sie zu? Ich kriege ja jetzt noch diese Geschichte hier von dieser Namenlosen. Ne? Ich habe ja bei der Polizei angerufen, bei dieser K-Zink, K.Zink, PHK, Polizeihauptkommissarin, aufgrund dieser Anzeige. Und dann habe ich am Telefon gesagt, dieser Vorfall hat so nicht stattgefunden. Er wird bestritten, vollumfänglich. Das lasse ich mir so nicht bieten. Und dann habe ich ja auch gesagt, sowas mache ich nicht und schon gar nicht, dass ich in der Öffentlichkeit jemanden da als Arschloch beschimpfe oder sonst was. Würden Sie mich kennen, auch nur halbwegs kennen, dann wüssten Sie, dass ich also keine Eintragung habe oder ja, sagt sie zu mir dann am Telefon, das kann ja jeder behaupten. Ich sage, jetzt reicht's aber. Und dann habe ich das schriftlich gemacht. Ne, und dann bin ich rübergegangen und habe die Strafanzeige und Strafantrag rübergebracht zur Polizei und rein nebensächlich habe ich denn dann mal gefragt. Ich sage, ich gehe davon aus, dass sie irgendwie eine Akte über meine Person hatten, haben. Und da hätte ich ganz gerne mal reingeguckt, was da für ein Zeug drin steht. Ich wundere mich nämlich immer wieder über die Aggressivität der Polizei und der Behörden mir gegenüber. Und da sagt sie zu mir, dazu brauchen Sie einen Anwalt, so kriegen Sie keine Akteneinsicht. Ich sage, ich kann keinen Anwalt mehr bezahlen, geht nicht. Also man bekommt natürlich Akteneinsicht auch als Zivilperson. Das weiß ich. Muss aber sich ein bisschen Mühe geben. Manchmal mehr als ein bisschen. Ja, also ich weiß, dass hier Dreck drin steht und ich weiß, dass von der Kripo in Schleswig eine Kripo-Beamtin beispielsweise bei einem Prozess in Flensburg war. Da ging es nämlich um die einstweilige Verfügung. Aber ich will Sie hier nicht langweilen. Da ging es um Folgendes. Ich habe die Presse, eine Presseinformation abgegeben, dass ich die Bevölkerung Schleswigs, was also den Tierschutzverein Schleswig-Kreis Schleswig-Flensburg betrifft, dass ich die Bevölkerung wahrheitsgemäß unterrichte mit einem Informationsabend über die Tierquälereien im Tierheim in Schleswig. Das stand in der Presse. Da kriegte ich, wie ich das an dem Tag machen wollte, da kriegte ich spät nachmittags, kam jemand, irgendwie ein Gerichtsdiener oder was weiß ich was, der übergab mir eine einstweilige Verfügung bei Androhung von 500.000 Mark Geldstrafe oder 6 Wochen Gefängnis, wenn ich mein Vorhaben durchziehe. Ne, diese einstweilige Verfügung. Und aufgrund dieser einstweiligen Verfügung habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe den Vorgang ganz einfach abgegeben, weil die einstweilige Verfügung ja meine Person betraf, aber ja, nicht die Person, die das für mich übernimmt. Mhm. So, der Abend hat stattgefunden, die Presse berichtete. Ja, ja. So musste ich das machen. Und was die einstweilige Verfügung betrifft, habe ich natürlich Einspruch eingelegt, weil sie so nicht stimmte. Ich wusste ja in der Zwischenzeit eine ganze Ecke mehr. Und daraufhin gab es einen Gerichtsprozess in Flensburg beim Arbeitsgericht, was die einstweilige Verfügung betraf, und habe dem Gericht auch Gutachten und dann auch die Fotos vorgelegt, die ich also im angeblichen Tierheim geschossen hatte. Und Ursula Wenzel, also der tierquälende Straftäterin, wurden gerichtlich am 14. Mai 93, nee, ich verwechsel das jetzt mit dem Datum, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, ihr wurden jedenfalls gravierende Verstöße gegen die vom Verfügungskläger aufgestellten Grundsätze gerichtlich bestätigt. Und das betraf das Tierschutzgesetz. Dagegen legte sie Einspruch ein, verhandelt wurde jetzt in Kiel vor dem Landesarbeitsgericht. Und hier schlossen sich 3 weitere Richter ihren Kollegen aus Flensburg an, bestätigten Ursula Wenzel nochmal gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und Revision, Einspruch etc. pp. Wurde nicht mehr zugelassen. So, damit war das Urteil rechtskräftig. Und kurze Zeit später war dann Wolfgang Apel hier und leitete die Jahrestagung des Schleswiger Tierschutzvereins, die in dem ja die tierquälende Straftäterin wiedergewählt wurde durch 106 Mitglieder, die eigens alle angerufen und angeschrieben wurden, doch ja zu kommen zu dieser wichtigen Tagung. Und der Sonnabend, an dem das stattfand, normalerweise gehen die Leute ja in Urlaub oder fahren in Ferien oder sonst was durch diese Geschichte. Nein, es fand am Sonnabend statt und das war der heißeste Tag des Jahres. Ja, und Wolfgang Apel war hier und er war auch nicht bereit, mit uns zu sprechen. Der hat sich also ganz schnell, so wie er gekommen war, auch wieder verdünnisiert. Ja, und dann am Montag habe ich dann gesehen, was da wirklich gelaufen war. Wir haben nämlich davor eine Demonstration veranstaltet mit Plakaten und haben so den Hoteleingang quasi dicht gemacht, den Parkplatz. Ne, und darüber hat auch die Presse berichtet. Ja, dann... Ich wollte Sie nicht langweilen. Schicken Sie mir mal diesen USB-Stick zu. Ja, das wird dauern, weil ich habe den Kram in Sicherheit gebracht und ich sage das sicherheitshalber am Telefon nicht, weil, wie gesagt, ich bin sicher, dass wir abgehört werden. Aber es sind nun mal Fakten und Tatsachen und wer meint, er müsste mich verklagen, soll er gerne tun. Mhm. Ja. Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Nein. Nie gekannt? Nein. Sitzen Sie jetzt am Computer? Ja. Geben Sie mal ein. Der geht noch, der ist auch nicht abgestürzt. Dann geben Sie mal ein kriminalstaat.de. Moment mal, ich gehe mal zurück. Da habe ich die Albert Schweitzer noch drauf, ich muss weiter zurückgehen. Noch weiter. Ach so, geht sofort los. Da hat doch, kennen Sie die Geschichte von dem Richter, der sich in der Süddeutschen geäußert hat? Frank Fasel, mit dem habe ich telefoniert. Gut, und daraufhin habe ich reagiert, Briefnummer, wenn Sie den Leserbrief in der Süddeutschen finden im Computer, Der ist da mit drauf, wenn Sie Ralf Gierig in die Suchleiste eingehen. Da erscheint doch dieser Leserbrief. Ich kenne den Brief. Ich kenne noch viel mehr als. Es gibt mehrere solche Briefe von mehreren Richtern. Und daraufhin habe ich reagiert. Brief Nummer 67. Da finden Sie mich. Wenn Sie runterscrollen, Frank Fasel, seinen Brief, dann runterscrollen auf Brief Nummer 67. Da finden Sie mich wieder. So, Sekunde mal. Albert Schweitzer Stiftung, gehe ich jetzt weg. Brief Nummer 67, ne, habe ich reagiert. So, was soll ich jetzt eingeben? Kriminal? Ja, kriminalstaat.de. Kriminal. Scheiße. Nochmal Kriminal. Staat. .de. Ja. Kriminalstaat.de. Mal sehen, ob das klappt. Suche. Schwarze. Nee, sagt da nichts. Suchbegriff nicht gefunden. Ja, in der Adresszeile oder in der Google-Suchmaschine? Nee, ich bin in der GMX-Suchzeile. Nochmal, Sekunde. Krimi. Na, in der Kopfzeile, wo die Adressen reingehören. www. Da rein. Moment. Ganz oben. Ja, ich fahre zurück. www. Suche GMX. HTTP. So, jetzt nochmal Kriminalstaat. Moment mal, ob es richtig ist jetzt. Kriminalstaat. Da war ein Brummton. Weg ist er. Pumann. Gierig. Ne, wie gesagt, mein Telefon war tot, ging nichts mehr. Wie lange? Und der Computer war wieder abgestürzt. Ich habe sie wieder jetzt. Das war also ein kurzer Brummton, dann war das Gespräch weg. Ja, sag ich doch. Also wir werden abgehört und wie gesagt, es ist ne, Recht am eigenen Bild, gibt genauso wie Postgeheimnis, aber das interessiert die da oben nicht. Kennen wir ja. Haben Sie die Webseite aufgerufen? Ja, ich habe hier jetzt sogar Ihr Telefontaschenbericht folgt und so weiter. Und dann ist eine Telefonnummer 05212 Millionen, ne? Ja, irgend sowas in der Art. Ja, und ich hab sie jetzt drauf. Wie gesagt, ich lasse mich auch dadurch nicht klein kriegen. Na, also bisher funktioniert es, sei denn, das ganze Ding stürzt wieder. Das sind Berichterstattungen über Fälle dieser Art. Ja, das Problem ist bloß, da oben ändert sich gar nichts, ne? Und wenn ich mir denn die Merkel und Konsorten ansehe, wie mit schlecht übrigens. Nebenbei bemerkt, Merkel ist ebenso informiert wie Renate Künast und Konsorten. Renate Künast hat ja, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausende, kennen Sie den Vorgang mit der Renate Künast im Zug der Sendereihe Abgeordnet? Nein. Kennen Sie nicht. Folgendes, da gab es eine Sendereihe Abgeordnet, da sollten also Politiker mal in die Rolle der Bundesbürger schlüpfen, beruflich. So, und Renate Künast war auf einem Bauernhof oben in Bayern. Und sollte da einen Tag mitarbeiten. Und da kam der absolute Hammer. Und zwar in Sachen einer Fischgeschichte. Renate Künast hält einen Fisch fest und ein kleiner Junge prügelt mit einem Knüppel circa 12 Mal, eher mehr statt weniger, auf diesen lebenden Fisch ein. Im Nachhinein kriegt Renate Künast den Knüppel. Jetzt hält der Vater des Jungen diesen Fisch fest, der ja noch lebt. Davon gehe ich mal aus, und prügelt ebenfalls 3 Mal mit einem Knüppel eben auf diesen lebenden Fisch ein. Und im Nachhinein wird das Tier nicht ausgenommen, sondern einfach zur Seite gelegt. Und der Junge läuft weg mit den Worten, der Nächste. Und aufgrund dieses Vorfalls habe ich hier im Internet gesehen, der Stefan Raab mit seiner Sendung, da wurde das berichtet, habe ich sofort Strafanzeige und Strafantrag Renate Künast und Konsorten erstattet. Und dieses Verfahren hat bis dato 6 Aktenzeichen. Das ging hin bis zum Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und wurde bis dato eingestellt. Das heißt, auch hier soll ich wieder verschaukelt werden. Die ganzen Unterlagen sind hier ebenfalls in einem Aktenordner. Ja, und Renate Künast wurde geschützt und da war auch eine Anfrage an den Bundestag und da hieß es, dass, wie heißt das, was die Politiker haben? Die haben einen Schutz, wie nennt sich das noch? Ich weiß es nicht. Die werden geschützt, die haben irgendwie einen Dingsbums und dann kann sie angreifen wie so ein Diplomat. Mhm. Immunität. Bitte? Immunität? Richtig. Ne, da sollte eine Anfrage gestartet werden, dass die Immunität der Renate Künast aufgehoben wird. Und die Staatsanwälte behaupten hier dreist und frech, dass es keine Tierquälerei gewesen wäre. Das liegt mir also alles vor. Mhm. Ne, und wie gesagt, also in diesem Land nicht mehr. Für mich ist es kein Rechtsstaat, sondern ein Schweinestall. Und dazu stehe ich auch, so habe ich sie auch veröffentlicht. Auf meiner Webseite kriminalstadt.de sind Interviews anzuhören. Die sind immer beschrieben. Ja. Das ist ein bisschen tiefer. Da sind doch Abschnitte. Sekunde mal, ich scroll jetzt mal ganz bis zum bitteren Ende. Nein, nein, nicht bis zum Ende. Nur 20 Zentimeter tiefer. Sekunde, 20, www.kriminalstatistik, geschädigte Bürger, bitte, ich habe Geständnis durch Foltermedikamente erwirkt. Frau K. berichtet über Psychiatrie, auch da auch. Sie einer guck. Ja, die Psychiatrierungsmaßnahmen, die sind mir ja zwischenzeitlich auch bekannt, ne, was bundesdeutsche Justizbehörden so treiben. Jugendamtsskandal, noch tiefer oder höher? Alle von 14 bis 47 habe ich da gravierende Fälle hervorgehoben. Von 14 bis, ich bin gerade bei Fall 30 bis 100. Gehen Sie mal zu 29. 29, 28, 29. Kriminalstadt, geschädigte Bürger, Polizei im Saarland mit automatischen Waffen unterwegs. Das ist Fall 29, mhm. 110 Minuten. Soll ich öffnen? Brauchen Sie jetzt nicht, war nur ein Beispiel. Und dann auch Nummer 30. Alles, was ab der 29 ist, ist sehr gravierend. Gut, gucke ich mir an. Also ich verspreche Ihnen, ich mache hier... Das sind Telefoninterviews, die ich da veröffentlicht habe. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Angst dafür. Ich schäme mich auch über meine Tränen nicht. Aber man liest, dass die bundesdeutsche Bevölkerung mit Unterstützung der Justizbehörden, das muss man sich mal vorstellen. Übrigens, der Justizminister, das habe ich hier schriftlich vorliegen, in einem Schreiben vom Veterinäramt in Schleswig, hier war sogar der Justizminister eingebunden. Den habe ich ja damals aufgrund der kriminellen Machenschaften der hier involvierten Staatsanwälte angeschrieben und habe dem versucht klarzumachen, im Justizministerium, was hier läuft, dass das so nicht geht, dass eine tierquälende Straftäterin geschützt wird durch bundesdeutsche Justizbehördenabteilung Schleswig-Holstein. Ja, und im Nachhinein kriege ich mit, dass also sie könnte machen, was sie wollte, alle Straftaten. Telefonterror hat sie verübt. Ich habe Fangschaltungen legen lassen. Und sie wurde diesbezüglich ebenfalls nicht verurteilt, sondern nur im Fall, wenn sie nochmal bei uns anruft. Vom Prozess kommen wir nach Hause, das Telefon klingelt wieder, obwohl keine Sau unsere Telefonnummer hatte. Ja, 50.000 Mark Geldstrafe oder 6 Wochen Gefängnis, wenn sie bei mir nochmal anruft. So ist das, lautete das Urteil. Wie gesagt, wir kommen nach Hause, das Telefon klingelt wieder. Das war nicht unsere Tochter, das waren nicht unsere Kinder. Das war wieder dieser Verein. Ja, und diese Fangschaltungsdokumente, die haben dazu geführt, dass die Wenzel verurteilt wurde. Und wer hat diesen Telefonterror uns gegenüber verübt? Ursula Wenzel, also die tierquälende Straftäterin, dann ihre angestellte bezahlte Tierheimleitung, ebenfalls tierquälende Tierheimleitung Edeltraut Constantino und irgendeiner hier vom Dorf und Angestellte vom Tierheim, die das gewagt haben. Ne, und von denen war keiner in der Lage zu sagen, so, wir stehen jetzt dazu, wir helfen dir jetzt und. Wir haben das ja auch zur Anzeige gezeigt. Und nachdem Apel hier im Tierheim war, am 6.11.92, nahmen tatsächlich die ganzen Tierheimmitarbeiter, die vorher den... Wieder weg. Mal wieder. Ja, ich auch wieder. Das ist schon merkwürdig. Rechtsstaat. So was nennt sich denn Rechtsstaat, ne? Ja, von wegen. Mhm, folgende Frage. Möchten Sie denn auch da auf der Webseite mit Ihrem Interview erscheinen? Das können Sie gerne veröffentlichen. Das wäre vielleicht ein Weg, die betrogene Bevölkerung hinzuweisen, wie es hinter den Kulissen ausgeht, im angeblichen bundesdeutschen Rechtsstaat. Für mich ist das eine kriminelle Vereinigung. Ja, sicher, das wissen aber viele. Nur wissen es meistens nur diejenigen, die geschädigt sind. Wir haben alles verloren dadurch. Wie gesagt, wir sind Rufmord geschädigt, müssen wir hier leben, in der Kleinstadt von Schleswig, ja? Und die Presse spielte bereitwillig mit. Ich habe, glauben Sie es mir, Stern, Spiegel, Fokus und so weiter. Ich habe den ARD, ZDF, ich habe sie alle informiert darüber. keiner war in der Lage, selbst die Bild-Zeitung, ja, hat nicht wahrheitsgemäß unterrichtet. Ich habe damals die Bild, wenn ich zu viel rede, sagen Sie Bescheid, ich habe damals die Bild-Zeitung darauf hingewiesen, so und so ist das. Die Bild-Zeitung hat dann letztendlich auch im Zug eines einer Serie berichtet, aber nicht über die tierquälende Straftäterin Ursula Wenz als Vizepräsidentin, sondern immer fragend, ne, ist die Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes eine Tierquälerin? Zu diesem Zeitpunkt hatte sie längst den Straftatbestand der Tierquälerei laut Tierschutzgesetz erfüllt. War sie verurteilt zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt? Dieses Hauptverfahren wurde ja der Verdunklung zugeführt. Alle anderen Verfahren, die sie verloren haben, die beruhten ja auf meinem Privatklageverfahren, weil die Staatsanwälte und so weiter sich ja geweigert hatten. Man darf solche Personen einer Straftat nur bezichtigen, wenn sie auch dafür verurteilt worden sind. Sonst gibt's ein Problem. Also ein Betrüger darf nur dann Betrüger bezeichnet werden, wenn er dafür verurteilt ist, sonst gilt diese sogenannte Unschuldsvermutung, dann darf man ihn auch in den Medien nicht als Betrüger bezeichnen. Und Tierquälerin fällt ja auch darunter. Ja, ich habe sie persönlich Tierquälerin genannt, im Tierheim. Ja, aber die Zeitung hätte ein großes Problem, wenn sie das tun würde. Scheiße. Das sind rechtliche Dinge, an die die Zeitung sich ja bis dahin auch halten muss. Ja, wie gesagt, also dass sie eine Tierquälerin ist, beziehungsweise auch eine tierquälende Straftäterin und sonstige Kriminelle, das beweisen die Straftaten, die sie verübt haben. Aber und die Zeitung hat sicherlich das, nehme ich doch an, auch so offengelegt, dass der Leser nicht getäuscht worden ist. Sie werden lachen. Die Bild-Zeitung, da gab's sogar einen Prozess vor dem Gericht vor dem Zivilgericht in Hamburg, weil die Bild-Zeitung berichtet hatte. Und diesbezüglich wurden in diesem Gerichtsprozess weder Aufzeichnungen durch eine Schreibkraft gemacht noch sonst was, sondern die Bild-Zeitung hat nachher sogar eine wahrheitswidrige Berichtigung abgedruckt. Liegt alles hier vor. Ist die Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes eine Tierquälerin. Und danach gab es tatsächlich eine wahrheitswidrige Berichtigung seitens der Bild-Zeitung. Ich habe damals mit dem Dickmann persönlich telefoniert. Ich habe die angeschrieben. Ich habe von dem Dickmann schreiben hier, dass er reagiert hat. Ja. Und aber die Bild-Zeitung hat nie berichtet, was wirklich gelaufen ist. Und die damalige Redakteurin Ira Erbloweit hieß sie. Die habe ich durch einen Trick damals sogar ans Telefon privat gekriegt, weil ich sie über ihre Redaktion nicht erreichen konnte. Die wurde immer verleumdet. Und dann habe ich ihre Privatnummer rausgesucht, habe die auch bekommen und habe mich ihrem Lebenspartner gegenüber als ehemaliger Mitschüler ausgegeben. Und so kriegte ich die Ira Erbloweit ans Telefon. Und sie war sehr erbost darüber und wollte mich anzeigen. Danach kam aber nichts, von wegen Belästigung und bla bla. Die Leute werden dann immer, wenn man die Wahrheit herausfinden will oder die Wahrheit herausgefunden hat, dann heißt es dann immer Belästigung. Ne? Ja gut, okay. Also ich lege auf und wir telefonieren andermal weiter, meine ich. Ne? Okay. Ja, auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss.